Seine Vielgestaltigkeit, so Eberhard Kranzmeier, lässt sich in drei Teile gliedern. Es sind dies erstens die Oberpfalz als Kerngebiet des Nordbayerischen. Zweitens das große Flachland der Mitte entlang der Isar und Donau in Ober- und Niederbayern und in Ober- und Niederösterreich als Kernländer des fortschrittlichen Mittelbayerischen. Drittens die Hochgebirgsländer des Südens, Tirol und Kärnten, als Kerngebiete des beharrsamen Südbayerischen, Burgenland, Steiermark, Salzburg, die gebirgigen Südränder von Niederoberösterreich und Oberbayern sind das Übergangsgebiet vom Süd- zum Mittelbayerischen. Wenn wir uns die große Raumerstreckung, die mannigfache Gesellschaftsgliederung in den Städten, das Zurückreichen der bayerischen Dialektquellen bis ins 8. Jahrhundert und schließlich die Sprachgrenzen gegen 6 Fremdvölker vor Augen halten, im Süden, Osten und Nordosten, so wird uns klar, dass der bayerische Dialekt die Ideallandschaft für das Studium der Prinzipien lebendiger und geschichtlicher Sprachentwicklung repräsentiert. Kein Nachbardialekt, gleichgültig ob der deutschen oder einer fremden Sprache, gibt uns darüber gleich gute oder gar erschöpfendere Auskunft wie das bayerische. Soweit Eberhard Kranzmeier.